also finde ich mich wieder auf Knien, gottlos, nicht einmal ein Altar. Das Gebet kommt nach der Katastrophe, noch Aufschub. Wohin soll ich mich wenden in dieser Soul? Singt ein Plastikneger. Sweet Freedom. Dafür das Herz in Händen. Mit aufgerissenen Augen dem Bildzwang fliehen. In verehrungswürdige Vielfaltigkeit. Weiblich. In den Tanz. 16-jähriger. New Romantics. Yeah.